In der TVJK begingen die Forscher der Kim Il-sung-Universität, Professor Dr. Choi Dong-yun, Wissenschaftler des Volkes und Korrespondent des Akademie-Mitglied, und Professor Dr. Fang Xinyul, verdienter Wissenschaftler und Korrespondent des Akademie-Mitglied, ihren 80. Geburtstag. Der verehrte Genosse Kim Jong-un sorgte dafür, ihnen Geburtstagstafeln zu schicken.